Einzelstücke sind aber nicht dasselbe wie abstrakte Typen oder Formen. Als sich Künstler wie Picasso, Kirchner oder Giacometti vom Stil der Dan in Liberia, der Kota in Gabun oder der Fang in Äquatorialguinea inspirieren ließen und selbst Kunst in diesem Stil erschufen, entstand für diese Gruppen und ihre Nachfahren genauso wenig ein Schaden wie für die Araber und Inder, als die Europäer von ihnen die indoarabischen Zahlzeichen übernahmen. In Zeiten der Globalisierung ist es geradezu aberwitzig, auf Urheberschaft für Formen oder Ideen weit vergangener Kulturgüter zu pochen. Das Paradoxe an diesen Vorwürfen ist, dass kultureller Austausch bisher ein Merkmal von Offenheit war und es jetzt gerade die Progressiven sind, die aufgrund übertriebener Fürsorge Austausch beschränken wollen. Zivilisatorischer Fortschritt beruht aber auf der Weitergabe von Ideen, die sich immer neu materialisieren, sogenannten Meme, wie der englische Biologe Richard Dawkins diese Kulturgene nennt. Damit hat Dawkins nicht lustige Fotos oder animierte Grafiken gemeint, die sich im Netz viral verbreiten, sondern er dachte neben Kunst und Zahlen an Beispiele wie das Rad, die Schrift, den Kompass, die Druckpresse, die Dampfmaschine, das Penicillin, den Computer oder den handlichen Eierschneider aus dem Teleshop. Wer ein Kleid im Stil einer chinesischen Tradition trägt, nimmt den Erschaffern das Kleid nicht weg. Aneignung von Formen und Stilen ist nicht Diebstahl, sondern fast immer Anerkennung. Zumal Chinesen sicherlich nicht der Auffassung sind, ihre Kultur sei dem Westen unterlegen. Wenn man traditionelle Stile nicht kopieren dürfte, müssten sich die Kroaten bei italienischen und englischen Schneidern beschweren, dass sie ihnen die Idee der Krawatte, französisch à la cravate, zu deutsch auf kroatische Art, gestohlen haben. Und die Europäer wiederum den Chinesen verbieten, dunkelblaue Anzüge mit Krawatten zu tragen. Und was würden Rapper von der West Coast dazu sagen, dass ein gewisser Haftbefehl deutschen Gangster-Rap macht?